Das Präsidium der Obersten Volksversammlung der TVJK veröffentlichte am 5. Mai den Erlass Nummer 1124. Laut dem Erlass wurden zum historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, dem ewigen Titellied des Sozialismus »Wir brauchen niemanden in der Welt zu beneiden«, einem Meisterwerk, das die Epoche der Partei der Arbeit symbolisiert und vertritt, der Kim-Il-Sung-Preis und der Kim-Jong-Il-Preis verliehen.